Klot vom Süden her, mein Mädel, ich bin da, mein Mädel, wenn ich Südwind wär, ich nimmer wohl käm zu dir, auch lieber Südwind blau. Gestatt aus weitem Land. Ich hab an dich gedacht, durch Gewitter und Meer vom Morgenstrahl.